Schön, das wollten wir doch immer, Lothar. Ja. Also die Episode 016, lieber Lothar. Ich begrüße dich, Lisi. Und ich dich auch und unsere Zuhörer wie immer ganz aus vollem Herzen über die schönen Tonabstände und ungewohnten Tonfolgen Tonalität versus Atonalität. Tonalität bedeutet? Tonalität, wenn du von einem Grundton ausgehst und alles, was an Tonabfolgen vertikal und horizontal musikalisch passiert, ob gleichzeitig oder einzeln, bezieht sich immer auf einen Grundton, auf eine Tonika, auf eine Basis, auf einen Ausgangspunkt, auf eine Orientierungslinie, auf einen Grundton. Alter, das war jetzt kompliziert. Nein, ist ganz einfach. Also wenn du Töne spielst, zum Beispiel ab C, ja, ich habe ein C am Klavier und ich spiele alle möglichen Töne da. Mhm. Dann, und ich beziehe die immer wieder auf meinen Grundton C, dann brauche ich Funktionen. Also was heißt beziehen? Also wenn ich ein C spiele und ich spiele dazu zum Beispiel ein E. Da, da, genau. Dann beziehe ich dieses E auf diesen Grundton. Aber was heißt also beziehen? Hintereinander spielen? Hintereinander oder zusammen. Also ich versuche diesem E zum C eine Funktion zu geben, ein Beziehungsgeflecht. Könntest du das auch ohne Beziehung machen, die beiden Töne spielen? Kann ich auch, ja. Wie geht das? Beziehungslose Töne. Das würde gleich klingen, aber ich würde, wenn ich mich nicht auf dieses C beziehe, das atonal nennen, das klingt total bescheuert, weil das klingt das Gleiche. Also ich fange noch einmal ganz kurz an. Ja. Leonard Bernstein, der Musikvermittler, der amerikanische Musikvermittler in den 60er Jahren, sage ich jetzt mal, ja, hat ein Musikvermittlungsprofil entwickelt, das heißt oder hieß Young People's Concerts. Das waren Fernsehsendungen zur Musikvermittlung auf verschiedensten Ebenen. So ein bisschen der Harald Lesch der Musik, Bob Ross der Musik. Also der. So ein bisschen in die Richtung, ich kenne zwar beide Namen nicht, aber ich es sind so, die stellen sich hin und erzählen dir was in einer Viertelstunde. Genau, nur Leonard Bernstein war in jedem Fall ein genialer Unterhalter, er war ein genialer Komponist und auch Dirigent. Mhm. Pianist auch. Pianist auch, genau, also wirklich eine Universalperson. Und der hat eine Sendung am 13. Januar 1957 über die Einführung in die moderne Musik gemacht. Ja. Und davon habe ich in einem Buch Freude an der Musik, eben von ihm Skripte, abgedruckte, seine Bezeichnung zur Tonalität gefunden, also seine Beschreibung. Und er spricht eben davon, dass die Regeln über die Tonika, also über diesen Grundton auf dem Naturgesetz der Obertonreihe basieren. Und das hatten wir schon mal, dass bei jedem Ton, den wir spielen, eine Reihe von Obertönen mitschwingt, die, je weiter sie in der Reihe fortschreiten, enger aneinander rücken. Also der erste Oberton wäre ja, das weißt du ja schon, die Oktave, ja. Dann käme die Quinte und dann wieder die Oktave hoch und so weiter und so fort. Die schwingen also mit. Mhm. Die schwingen immer mit, das ist ein Naturgesetz. Mhm. Ja. Und irgendwo schwingt auch diese Terz mit, ich glaube der sechste oder siebte Oberton. Ja? Ja. Also dann in dieser hohen Lage. Ja, das passt also alles zusammen, dieses Set, und ertönt auch immer gemeinsam. Genau, ja. Und das heißt, je höher ich in dieser Tonreihe nach oben wandere, mit diesen mitgeschwingenden Obertöne, desto enger werden die Obertöne, ja. Bis wir auch bei Sekunden ankommen, zum Beispiel. Aber dafür, ja? Immer leiser und geringer tönend. Also wie sagt man, ja, leiser einfach. Genau, also, immer schwächer werden. Immer schwächer. Schwächer werdend, ja. Und auch irgendwann fürs menschliche Ohr nicht mehr wahrnehmbar. So, und jetzt hat... Die machen den Klang interessant, und würde man die wegnehmen, da kommt irgendwie ein reiner Sinuston raus, der grausam ist. Den, genau, keiner der hören einfach will. Beziehungslos wehtut, ist. Der nicht, genau, der beziehungslos ist. Und darum geht es in der Tonalität, dass sich diese verschiedensten Töne, die wir hintereinander spielen, oder auch Akkorde, also gleich tönende Töne also untereinander gleichzeitig spielend, genau, immer auf einen Grundton beziehen. Gut, das hast du aber jetzt schön erklärt. Jetzt verstehe ich es. Ja, ja, ja, schön. Und die Atonalität, die Atonalität wäre jetzt einfach nur von ihrer Bezeichnung her, wären Töne, die ohne Bezugston, ohne Grundton rein theoretisch beliebig aneinandergereiht werden. Ja, wie schaffe ich das, diese Beziehung eben nicht zu haben? Indem ich ein Gefühl entwickelt habe, zum Beispiel als Komponist, dass mir diese Tonalitäten, diese Beziehung immer auf etwas zu eng wird. Ja? Dass mir das meine Schaffenskraft einengt, dass mir die Schönheit der Dissonanzen, der freien Reibungen sozusagen fehlt. Also es ist im Laufe der Musikgeschichte tatsächlich wirklich um 1910 aus einem Bedürfnis heraus, die Grenzen zu sprengen, vor allem eben Arnold Schönberg, ein existenzielles Bedürfnis gewesen, diese Tonalität zu sprengen. Zu sprengen, und soviel ich Arnold Schönberg und Zwölftonmusik, die da auch dabei ist, verstanden habe, oder das habe ich jetzt einmal auch erklärt gekriegt, geht es darum, die Beziehung zu sprengen, dass man sagt, es müssen alle Töne verwendet werden, bis ein Ton noch einmal, ein zweites Mal erklingen darf. Das heißt, diese Vorherrschaft bestimmter Töne zu brechen. Ist das richtig, was ich sage, oder ist es nur eine Strategie? Genau, es ist eine Strategie, weil die freie Atonalität, auch mit der Schönberg angefangen hat zu komponieren, ohne diese funktionalen Strukturen und Regeln sich für größere musikalische Formen nicht eignet. Ah, ja. Ja? Also da fehlt sozusagen auch die Rahmenbedingungen. Das ist auch eine Art von Naturgesetz, dass sich große, komplizierte Gebäude nur mit einer Struktur, mit einer tragenden Struktur bauen lassen. Das ist in der Musik und genauso. Die wäre dann nicht mehr drinnen, wenn man eben besteht darauf, dass alle Töne gespielt werden müssen, bevor einer ein zweites Mal erklingt. Die Zwölftonmusik, ja, also die Dodekaphonie, das war im Grunde genommen wieder ein Versuch, über ein System diese freie Atonalität ein bisschen zu für größere Formen wieder brauchbar zu machen. Denn vorher in der freien Atonalität, das beziehe ich mich jetzt wieder auf, Leonard Bernstein, schreibt er, die 12 Töne in der freien Atonalität bekommen eine gleichwertige Bedeutung. Mhm. Ja? Das ist so was Ähnliches wie eine demokratische Anarchie. Ja, genau. Ja? Und aus der entsteht aber sozusagen schwer ein großes Gebilde, das Tragfähigkeit beweist. Ja? Und aber wie zerstöre ich denn jetzt, muss ich da was zerstören, dass ich die Beziehungen wegkriege, oder muss ich einfach nur verhindern, dass sich Beziehungen zwischen Tönen aufbauen? Ich kann rein theoretisch wirklich sagen, ich verwende Töne nach meinem Empfinden als Einzelereignisse und setze die schon hintereinander, und natürlich ergeben sich daraus Bezüge, aber ich beziehe diese einzelnen Töne nicht auf eine immer wiederkehrende oder sich wechselnde Tonalität. Auf eine, verstehe, das heißt also, diese Tonalität C als Grundton, das ist so eine Leitplanke, wo man irgendwie so entlang fährt und man ist so auf einer wohltuenden Linie, da kann man ein bisschen abweichen, links, rechts davon. Genau, wobei natürlich, wenn ich mich immer nur auf eine Tonalität beziehe, ist das Ganze ja noch relativ einfach. Ja. Aber im Laufe der Musikgeschichte und dann eben bis Wagner, Richard Wagner, Ende des 19. Jahrhunderts, hat die Tonalität sich ja durch Modulationen, das heißt, ich nehme einen Grundton, auf den beziehe ich meine Töne ringsherum, oben, unten, rechts, links, und dann wandere ich weiter und dann beziehe ich die Töne, die dann wieder vorkommen, auf einen anderen Grundton. Anders. Auf einen anderen Grundton, das nennt man Modulation, indem ich Ja, genau. Unterschiedliche Grundtöne mir suche, aber ja, dann damit ich wieder, wandern kann. Genau, aber ich komme dann immer wieder zurück, weil sonst bin ich verloren und beginne zu weinen. Zum Beispiel, genau, ja, weil das mir wehtut, wenn ich irgendwie keine Sicherheit habe, auf die ich mich beziehe. Kann ich den C-Dur anfangen und in F-Moll aufhören? Kann ich schon, das hat auch Wagner zum Beispiel gemacht, ja. Der hat extrem weit seine Wanderungen in den tonalen Systemen betrieben, so weit, dass man teilweise gar nicht mehr spüren kann, wo denn mein tonales Zentrum ist. Dass ja? man es vergessen hat. Man hat es vergessen, man ist so auch von diesem schnellen Wandern von einer in die andere Tonart, auch von nicht lösend, nicht aufgelösten Dissonanzen, von nicht aufgelösten, also man kommt nie an einem Endpunkt an in dieser Musik. Ja? Elisabeth, bei diesem Endpunkt muss ich dich jetzt stoppen und wir werden genau diesen Endpunkt nehmen als Anfangspunkt unseres nächsten Gespräches. Gerne. Ich muss nämlich jetzt sowas von zischen zu der Sofort. S-Bahn. Auf Wiederhören, bis zum nächsten und Mal. Und wir machen das einfach so, das war jetzt Nummer 16a zur Tonalität, 16b kommt dann vielleicht in ähnlicher Kürze und Schärfe, dann sobald es irgendwie geht, machen wir da weiter. Sehr gerne. Danke. Bis Baba. Bald. Ich danke dir. Tschüss, Tschüss. Lothar.